In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. So, es ist Samstagnacht. Ich komme gerade von einem Christian Steifen Konzert in Dortmund und das ist, glaube ich, das vierte Gerät, über das ich, oder die vierte Art aufzunehmen. Oder die fünfte Art, wenn man das so will. Weil ich habe ja, oder die sechste Art, weil ich habe unterschiedliche Handys auch noch benutzt. Jetzt gerade habe ich mein Aufnahmemikrofon nicht mit dabei und spreche einfach so ins Xiaomi. Denn ich habe mir eben überlegt, so direkte Eindrücke von einem Konzert macht man direkt nach dem Konzert. Man setzt sich jetzt nicht einen Tag später dran und überlegt sich, was war denn und wie war es denn und ne? Und ich bin schon dahin gekommen. Gestern war das erste Konzert von Christian Steifen und Hardy Schwetter halt in Dortmund. Und da war die Königin und die haben gefeiert bis morgens um 3. Und heute war klar, die fahren zurück nach Osnabrück direkt. Da wird nicht gefeiert bis 3. Da war 11:30. So langsam wirklich Schicht im Schacht. Da wollten halt da wirklich alle nach Hause. War aber nicht so die Aufbruchstimmung, so nach dem Motto, wir müssen jetzt wirklich, wirklich. Also man hat nicht im Vorhinein schon gemerkt, dass da die Leute unter einem Gefühl des Nachhausewollens stünden. Und insgesamt ist bei der Truppe gerade die Stimmung ganz positiv. Das habe ich gestern schon mitbekommen. Das war auch heute zu bestätigen. Und mitgenommen habe ich noch, ja, eins, was Hardy sagte während, das fand ich ganz lustig, während des Konzerts sagte er, ja, wir kommen jetzt zu einem Lied. Da geht es nicht nur um Emotions, da geht es besonders um Feelings. Das fand ich ganz witzig. Muss ich mir merken und irgendwann mal auch verbraten. Und ja, wir haben oder unterhalten uns halt gerade gerne über die Leute, die so. Jetzt wechsle ich mal die Straßenseite. Ich wechsle die Straßenseite, weil mir Leute entgegenkommen. So, one day in the life of a podcaster. Das zweite Ding, was wollte ich noch sagen? Ich wollte ein zweites Ding sagen. Das zweite Ding war, ja, wie gesagt, man guckt sich so die Leute an, die wiederholt auf so Konzerte gehen und dann in dem Sinne nicht anonym bleiben. Und da gibt es ja Hanni und Nanni. Und Hanni und Nanni nehmen fast jedes Konzert mit. Und neuerdings hat sich Hanni von Nanni getrennt. Oder Nanni von Hanni. Je nachdem. Und da gibt es jetzt nur noch eine, die quasi sämtliche Konzerte mitnimmt. Aber mittlerweile dann auch immer heulend in der ersten Reihe steht. Was für zu einer Art soll man das sagen, irritierter Besorgnis führt, ja, also man kann es nicht so verstehen, hat aber Mitleid, weil er heult ja jemand. So, und wir haben nicht gerade über den Fall dann im Backstage geredet, wir haben allgemein, also ich habe mal erzählt, dass ich es ganz lustig fand, im FZW heißt das, glaube ich, in Dortmund, da war es halt so, die haben halt auch so eine zweite Ebene, da kann man irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt Plätze sind oder ob da man einfach ein bisschen Platz hat, aber man ist halt doch rein räumlich einigermaßen getrennt. Also der Ebene nach getrennt von der Bühne. Man sitzt also über der Bühne, kann runter gucken und man ist aber jetzt nicht in der Partymenge. Und da kann man halt, also das ist so, wir waren da auch schon mal in Hamburg in der großen Freiheit. Das ist halt so, dass dann aber auch der Funke nicht so überspringt, wie er überspringt, wenn man im direkten Publikumskontakt steht. Also in der Masse, in der Meute, vielleicht nicht ganz hinten, aber mittig bis vorne, das ist dann schon was anderes. So, und da habe ich mal die Leute angeguckt und das sah eigentlich ganz süß aus, ne, wenn die da so saßen. Und sie haben ja dann nicht so mitgebrüllt, wie das man in der Meute macht, sondern einfach so ein bisschen andächtig den Text mitgesprochen. Das hatte wirklich schon fast was Religiöses, was Gemeindeartiges. So wie man als Katholik in der Gemeinde halt auch, also in der Messgemeinde, heißt das so? Die Leute, die in der Messe sind. Das Gemeinschaft, weiß der Geier, wo man dann halt auch irgendwelche lateinischen Texte mitspricht und man hat von Latein so gar keine Ahnung. Aber man hat das auswendig gelernt und macht das halt so. So ähnlich sah das aus. Es sah eigentlich ganz, ganz nett und lieb aus, ne? Also so, dass das Ganze dann schon eine Art von Meditation für einige Leute ist. Was den Nagel wohl wahrscheinlich auf den Kopf einigermaßen trifft. Und ja. Darüber hatte ich halt kurz geredet und da meinte Hadi halt, das wäre halt auch eine Art von Sozioquarium. Sein Publikum wäre ein Sozioquarium. Und ich glaube, was er nicht bedacht hat, wie schön dieser Begriff eigentlich ist, denn es geht ja auch immer darum, bei dieser Art, ich nenne das ja immer, ich mache so ein bisschen soziologische Studien, sage ich immer. Ich mache ja keine Studien, ich schreibe sie nicht auf, aber guck mir es an und versuche es so ein bisschen zu analysieren und dadurch gewinnt das Ganze. Und das ist aber mit dem Sozioquarium genau das Gleiche. Denn es ist natürlich auch ein Schutz des Betrachtenden, nicht zur Masse zu gehören. Und der Schutz wird natürlich durch ein Aquarium dadurch gegeben, dass man eine Trennscheibe hat. Und insofern finde ich das, den Begriff des Sozioquariums auch schön. Ne? Und irgendwie das in der ersten Begeisterung hier wollte ich dann doch mal festgehalten haben. In Anbetracht der vier Biere, die ich ich glaube, zwei habe ich vorher getrunken, zwei habe ich mitgenommen. Ich nehme ja mal was mit aus dem Backstage-Bereich. Das finde ich eigentlich auch immer so, also eine letzte Form des Rebellentums, die ich mir ab und an gönne. Da steht noch jemand zum Rauchen am Bücherschrank. Das ist auch ein schöner Abend. Ja, Beschäftigung. Schatzwurzeln, ja, ich gehe noch mal eben zum Rauchen an. Es raucht sich einfach besser bei den Büchern. Ja, ansonsten war es halt ein relativ typisches, was ist es in Dortmund-Westfalen-Publikum nicht, sondern so ein, wo gehört Dortmund noch zu? Eigentlich nicht zum Ruhrgebiet, oder? Die Ruhr ist doch, ist die Ruhr in Dortmund? Oder doch? Was sollte es sonst sein? Wahrscheinlich gehört es auch zum Ruhrgebiet, also sowohl zum Westfalen als zum Ruhrgebiet. Düsseldorf wieder nicht zum Ruhrgebiet, so gesehen. Und insofern war das ein Ruhrgebietspublikum. Das könnte ich, glaube ich, so durchaus unterschreiben. Wie ich sehr viele Dinge einfach unterschreibe. Ich unterschreibe ja gerne. Floskelitis. Das heißt, am Anfang war ein bisschen ruppig, da wurden irgendwie auch Plastikbierbecher auf die Bühne geschmissen, dann wurde halt das Konzert unterbrochen, mitten im Lied. Auch mal was Schönes. Und ja, ich stand am Eingang, weil wenn ich alleine auf Konzerte gehe, mische ich mich nicht so ganz so ins Publikum. Und mittlerweile, ich war schon relativ oft auf diesen Konzerten. Vieles von dem Kram kennt man. Ein paar von den neuen Sachen finde ich schwach. Ein paar von den Sachen höre ich mir dann auch gerne an. Und das reicht dann, wenn ich dann am Rande so ein bisschen da stehe. Und da war dann zu bemerken, da standen irgendwie so zwei Kerle dann irgendwie im Eingangsbereich. Und es war fast schon eine Masche. Also die haben da so ein bisschen drauf gewartet, dass hübsche Frauen dann nach draußen gehen und ja, die dann kurz aufzuhalten, kurz ein Gespräch mit ihnen zu führen. Also das war schon irgendwo was übel und es war noch irgendwie so, es ist noch, ja, eine gewisse Masche. Eigentlich ist es eine Belästigung. Security hat hier, stand daneben, hat nicht eingegriffen. Also kannst natürlich diskutieren von wegen, also da wäre das schon irgendwie zu viel, wenn man da schon anfängt, Maßnahmen zu ergreifen. Aber ich fand es schon, oh Jungs, echt, also irgendwie, ja. Es ist ein Sozioquarium und es sind halt auch verstörte Fische darunter. So ist das wohl. Jetzt bin ich hier die Haiestraße runtergelatscht. Das sind jetzt so 12 Minuten. Das dachte ich auch, dass es so ungefähr um die Zeit, also um die Zeitspanne es sich handelt, tut. Und das finde ich eigentlich ganz nett, dass man vom Hauptbahnhof wirklich nur zwei S-Bahn-Stationen braucht. Und man ist schon in Gerresheim. Also insofern waren wir nie näher am Hauptbahnhof. Und es hat Bimbam gemacht, weil Spotify beendet wurde. Ja, ich habe hier Spotify drauf. Und heute ist der Akku hier aber relativ fix leer geworden. Also innerhalb des Abends ist mein Akku hier leer geworden. Ich weiß nicht, ob das in Spotify liegt. Aber ich glaube, das könnte ich auch wieder runterschmeißen, weil ich das eigentlich auch einfach nicht benutze. Und ich glaube, das packe ich auf mein altes Google Nexus drauf. Und da habe ich auch schon gemerkt, also das Handy, was ich hier in Händen halte, das ist wohl tatsächlich ohne Google-Dienste. Denn der Schrittzähler, die Schrittzähler-App funktioniert nicht. Und da wurde mir geschrieben, tatsächlich geschrieben, also man bräuchte irgendwie so irgendein speziellen Chip, eine spezielle Eigenschaft, keine Ahnung was. So wie es im Google Nexus 5 zu finden ist, nicht so toll, so wie es in meinem alten Handy drin ist. Das fehlt, das ist ja toll. Und Swarm, also so eine App, wo man festhält, wo man gerade ist, funktioniert auch nicht und hat sich gemeldet und gemeint, ja, du brauchst aber Google, irgendwelche Google-Bibliotheken, Dienste, hast du nicht gesehen, damit diese App funktioniert. Und ansonsten funktioniert die App nicht. Dann dachte ich, okay, dann habe ich wohl bei dem alten Nexus-Handy immer noch irgendwelche Google-Sachen drauf gehabt. Sonst hätte es ja nicht funktioniert. Wie schön. Wie schön, dass es hier offensichtlich anders ist. Und dann lasse ich das auch dabei. Nicht so viel Google drauf. So, und jetzt werde ich hier reingehen. Das reicht auch für heute wieder mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und lasst euch was. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.